Liebe Sehnsucht von Petefie, aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Liebe Sehnsucht von Petefie. Ich möcht aufs Neue lieben, wenn den Garten im Lenz und Sommer keine Blume schmückt, so ist er öde. Was frommt mir das Leben, wenn meine Jugend Liebe nicht beglückt? Ich hab geliebt, jedoch was ich empfunden, war immer nur bis jetzt der Liebe Leid. Und dennoch kann ich mich auf nichts besinnen, was diesem Leide glich an Süßigkeit. O du mein Gott, wenn schon in ihren Qualen die Liebe so unsäglich glücklich macht, wie muß sie sein, wenn sie im Strahlenglanze der Friedenssonne unserm Herzen lacht? Mein Herz ist ein verirrter Wandervogel, der keine Zuflucht, keine Heimat hat. Wo wird ein Nest dem armen Vogel winken? Wo meiner Sehnsucht eine Ruhestatt? Jedoch, obgleich ich mich zu lieben sehne, ich denk noch immer an mein todes Lieb. Der Winterschnee liegt auf dem Bergesgipfel, am Fuße aber sproßt ein neuer Trieb. Ende von Liebe Sehnsucht von Petefie.